Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Seid alle ganz herzlich gegrüßt im neuen Jahr zu unserer ersten Ausgabe. Und ich begrüße an meiner Seite den brasilianischen Moderator Markus Romão. Radio Mama Terra, na Tide Radio. Mais uma vez iniciando o seu programa político-cultural daqui de Niterói, via Hamburgo para o mundo. E muito bom dia, boa tarde, boa noite, minha companheira de trabalho, Ortrun Gutke. Wir senden direkt aus den Tomba Studios hier in Rio de Janeiro und ich begrüße ganz herzlich unseren Tontechniker Bruno Markus. E nós transmitimos nosso programa, gravamos na realidade nosso programa diretamente aqui de Niterói, do Tomba Studio. E aproveitamos para desejar um bom ano novo para Bruno Markus, o nosso técnico de som e praticamente diretor musical. Was wäre Rio de Janeiro oder überhaupt Brasilien ohne Karneval? Und es geht natürlich jetzt schon richtig los mit Karneval, mit den Vorbereitungen, mit den Samba-Schulen, die üben. Und wir hören das tagtäglich in unserem Viertel und auf den Straßen. Alles ist auf den Karneval in Rio eingestellt, der vom 9. bis zum 13. Februar hier in Rio de Janeiro stattfinden wird. Und unser heutiges Thema ist Karneval, aber unter einem ganz anderen Aspekt. Viele Male haben wir bereits in unseren Sendungen über den Karneval in Rio moderiert, doch einer Frage bin ich bisher nie nachgegangen. Hat sich der Karneval während der Militärdiktatur in Brasilien verändert? Fand der Karneval überhaupt statt? Was glaubt ihr? E o Carnaval está chegando aí, de 9 a 13 de fevereiro vai rolar o Carnaval no Brasil. Se fala muito do Carnaval. Mas Ortrun Gutke faz uma pergunta, porque é uma dúvida que ficou na cabeça dela. Ela diz que já fizemos vários programas na Mama Terra sobre o Carnaval do Rio. Mas uma pergunta nunca lhe passou pela cabeça. Que tipo de carnaval aconteceu durante a ditadura militar? Teve carnaval durante a ditadura militar? O carnaval era permitido? Qual a opinião de vocês? Pergunta Ortrun Gutke. Ja, eine klare Antwort gibt es darauf. Der Karneval fand immer statt, auch während der Militärdiktatur. Es wurde Karneval gefeiert, allerdings unter enormen Repressionen, unter enormer Unterdrückung seitens des Militärs, das 1964 die Macht in Brasilien übernahm. A resposta é mais que correta. Mas é claro que sim, sempre teve Carnaval. Mas durante a ditadura militar, debaixo de enorme repressão por parte dos milicos que tomaram o poder do Brasil, o carnaval foi sempre uma válvula de escape para a população. Uma vez por ano, segurar na rua o bastão de comando do país e sair sozinho ou em grupos para criticar a realidade social com muita criatividade. Ja, der Karneval ist, man muss sich das mal überlegen, der Karneval ist schon immer ein Ventil für die Bevölkerung gewesen, einmal im Jahr für ein paar Tage das Zepter in die Hand zu nehmen, auf die Straße zu gehen, politische und soziale Missstände zu kritisieren und zwar mit viel Spaß und Kreativität. Der Karneval ist ein wichtiger und beliebter Ausdruck, die Realität wiederzuspiegeln. Während der Militärdiktatur war es nicht anders. Trotz der ständigen Zensur der DOPS haben einige mutige Sambistas mit ihren Liedtexten nichts unter den Teppich gekehrt. Es waren wahre Schreie des Widerstandes. So haben zum Beispiel die Samba-Schulen Academicos de Salgueiro, Imperio Serrano und Villa Isabel mit Samba zu den Musiken, die die Diktatur spielte, auf der Straße getanzt. Sie sangen gegen das Regime, sogar mit Zensur und Drohung. Durante a ditadura militar não rolava outra coisa, apesar da censura do DOPS, a famigerada polícia política. Alguns sambistas corajosos não escondiam debaixo do tapete o que se passava. Compunham músicas que eram verdadeiros gritos de resistência. Assim tivemos, por exemplo, escolas de samba como Acadêmicos do Salgueiro, Império Serrano e Vila Isabel, que usavam as ordens repressivas da ditadura e jogavam com as palavras de duplo sentido, quando iam para as ruas dançar. Und jetzt frage ich mal meinen brasilianischen Kollegen Markus Romau, welche Erinnerung hast du an deinen ersten Karneval während der Militärregierung? Romau, que lembrança você tem do primeiro carnaval da ditadura militar em 64? Foi terrível, Trum. O carnaval, na realidade, o primeiro carnaval da ditadura militar aconteceu em 1965, porque os milicos tomaram o poder no dia dos bobos, no dia da mentira. E o primeiro carnaval foi em fevereiro, que eu sempre comemorava quando criança. E a minha rua era famosa por ter um carnaval aqui em Niterói, no Fonseca, na Manuel Areal. Era uma rua famosa pelo seu carnaval. Nós levávamos as crianças todas, passavam 2 meses decorando as ruas para o carnaval. Quando os milicos chegaram no poder, o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento de que eles podiam proibir tudo. Proibiram máscara de carnaval, proibiram roupas indecentes, feito eles falavam, e proibiam crianças de ficar depois das 8 horas da noite só acompanhado do pai, e a gente estava na porta da casa da gente. Então a ditadura militar foi um impacto na minha vida. Ortrum, de carnaval funs, fumis, schwarzhofia haut, vain funfuns exis, de esse carnaval nar de militärregierung, nar de eroberung, nar der Putsch von der Militärregierung von 1964, genau in den Tagen von der Lüge, 1. April. Keiner hat geglaubt, aber sie sind die 21 Jahre geblieben in die Regierung von Brasilien. Und dieses Jahr war schwieriger für mich, weil ich habe geliebt Karneval. Ich habe in Karneval, ich bin Karneval geboren. Jeden Jahr war eine Feier für mich und meine Straße war die berühmteste Straße zu feiern, familiär feiern, die es gab in Niterói, da in Fonseca. Und was hat passiert? Man hat gesagt, dass wahrscheinlich konnte kein Karneval mehr laufen. Die überall war die Spitze der Polizei, die überall man konnte die Menschen kontrollieren, man hat verboten viele verschiedene Fantasie, viele verschiedene Kostüme, weil die haben Angst, dass zum Beispiel man konnte keine Militärbild haben, Kostüme haben, man konnte keine Unterdrucker Kostüme haben, man wusste nicht, was man konnte machen. Und meine Angst, dass genau in die Zeit, wo es gibt meine Geburtstage, ich konnte nicht feiern. Das war meine große Angst. Aber es gab Karneval unter Kontrolle. Überall waren immer Schlangen von 100 Polizisten, von dem Militär, zu laufen durch die Straße. Und wie du mir erzählt hast, war auch Maskenverbot. Man durfte keine Masken tragen, ne? Ja, genau. Keine Masken tragen. Das war die Angst von den Kommunisten. Man hat gesagt, dass jeder, der trägt eine Maske, konnte ein Kommunist sein. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Tide Radio. Wir spielen mal zwei Musikstücke ein aus dieser Zeit, nämlich aus der Militärzeit. Und zwar zwei Stücke von verschiedenen Samba-Schulen. Einmal Heroisch da Liberdade von Imperio, von der Samba-Schule Imperio Serrano von 1967 und ein zweites Lied A Historia da Liberdade do Brasil von den Academicos da Salgueiro von ebenfalls von 1962 und man hört schon an den Titeln Liberdade, die Freiheit, das war der Begriff, den man wollte, den man brauchte, um zu überleben in der Militärdiktatur. Você está no programa Mama Terra, na Rádio Tide da Alemanha. E vamos agora escutar duas músicas do período da ditadura militar, de 1967. E todas as duas de grandes escolas de samba falam do mesmo tema, liberdade. Heróis da Liberdade da Império Serrano e a História da Liberdade do Brasil, do Acadêmicos do Salgueiro. Estamos no ano de 1967. Corria dia a dia, de lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Vai, vida rica, no balanço da vida, volta a opressão. A fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão, laraia, com flores e alegria. Veio a abolição, a independência, laureando seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarins, cantavam assim: e matar de felicidade. Samba, meu samba, renda esta homenagem aos heróis da liberdade. Oh. Traziam amor. tinha o encontro marcado pra fazer uma nação. E o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Das Thema unserer heutigen Sendung ist der Karneval während der Militärdiktatur. Radio Mama Terra, na Radio Tide da Alemanha. Mais uma vez programa cultural e político, o primeiro programa deste ano. Vamos completar 18 anos agora, em 2018. Que maravilha! E o nosso tema de hoje está sendo... Teve carnaval durante a ditadura? Quem se lembra? Teve ou não teve? Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zu der Frage, die Zensur. Mit dem Jahr 1968 verschärften sich die politischen Repressionen. Verfolgungen gegen Andersdenkende wurden aufs Äußerste von den Militärs bekämpft. Und auch der Widerstand der Bevölkerung, der war sehr in Bewegung. Seit dem institutionellen Akt Nummer 5 vom 1968 in Brasilien bis zu seiner Aufhebung 1979 wurde die Zensur verschärft ausgeübt. Sämtliche Publikationen, Rundfunk, Fernsehen, Film, die öffentliche Aufführung von Musik benötigten eine vorherige Genehmigung durch den Zensor, das heißt durch das Ministerium der Zensur. Für die Musica Popular Brasileira galt dies für alle Schallplattenveröffentlichungen, Konzerte und die dazugehörigen Drucke. Programme von Konzerten mussten beispielsweise 48 Stunden vor Beginn der Zensur vorgelegt werden. E já entrando na segunda parte do programa, falamos agora da censura. Em 1968, aumentou tremendamente a repressão da ditadura militar e a perseguição política a quem pensasse diferente do governo. Mas aumentou também a resistência da população. Desde o Ato Institucional número 5 de 1968, até o seu fim, somente em 1979, a censura tomou conta de todos os cantos do Brasil. Publicações, programas de TV e de rádio, filmes, apresentações teatrais e musicais, todos precisavam de uma autorização prévia da censura. O que significou para a música popular brasileira que todo novo disco, concerto e propaganda impressa, assim como capa de disco, precisavam de passar antes pelo crivo da Dona Censura. Era chamada de Dona Censura por nós na época. A programação dos concertos precisavam de serem apresentados à censura 48 horas antes. A censura podia proibir as canções inteiras, parte delas ou apenas palavras, sem justificar nada. Bastava uma caneta preta e fechar o programa. Ja, es war wirklich so, die Zensur konnte Lieder komplett verbieten. Es konnten Ausschnitte der Lieder einfach weggestrichen werden oder verschiedene Worte einfach ausgetauscht werden. 1968 ist ein sehr markantes Jahr, nicht nur in Brasilien, sondern auch in Europa und Amerika. Der Widerstand der Studentenbewegung gegen politische und soziale Repressionen warf alles über den Haufen, was bis dato galt. Man ging auf die Straße, um alles und nichts umzukrempeln. Ich zum Beispiel erinnere mich an eine Situation aus dieser Zeit. Ich war damals gerade mal 14 Jahre alt, als ich mit französischen Freunden meiner Familie einen touristischen Rundgang durch das Pariser Studentenviertel Quartier Latin machte. Am Anfang war die Situation noch sehr gemütlich, doch scheinbar aus dem Nichts heraus eskalierte die Situation und wir hingen zwischen den Fronten von Studenten und Polizei und die Pflastersteine flogen. Ich möchte damit sagen, dass ich mit 14 Jahren etwas unvorbereitet noch in die gesamte politische, in das politische Szenario reingekommen bin. Doch habe ich ganz, ganz schnell verstanden, welche Macht Polizei haben kann. Auch wenn es in Frankreich keine Diktatur gab. Aber es gab die Macht der Polizei, alle Bewegungen zur damaligen Zeit in den 68ern unterwandert haben, unterdrückt haben. Genau das Gleiche wie zum Beispiel 68er begingen in Hamburg die ersten massiven Studentenbewegungen. 1968 foi ano marcante não só no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos. A resistência do movimento estudantil colocou em xeque o comportamento vigente em todo o mundo. Comportamento político era tudo lixo. O que havia de anterior era para jogar no lixo. As pessoas iam para a rua para derrubar tudo. Tudo era questionado. Ortrun Gutke nos conta que quando tinha 14 anos, foi com os colegas franceses passear no Quartier Latin. No início, a situação estava sob controle, mas começou a esquentar. E eles ficaram no meio do fronte, entre a polícia e os paralelepípedos voavam. Ela nos conta que foi exatamente com seus 14 anos que ela tomou conhecimento, apesar de não viver, da França não estar com o regime militar, do poder da polícia, que só tinha aumentado no mundo inteiro para a repressão das populações. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tider Radio. Wir spielen jetzt kurz eine Musik ein von Sergio Sampaio, Eu Quero e Botar Meu Bloco na Rua. Radio Mama Terra, na Rádio Tide de Hamburgo. Estamos com o tema da Rádio Mama Terra de hoje sobre o carnaval durante a ditadura militar brasileira. E agora vamos escutar Sérgio Sampaio com Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Rádio Mama Terra, um programa cultural e político feito em Niterói e retransmitido pela Rádio TID de Hamburgo. Acabamos de escutar Sérgio Sampaio com a música Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, TIDE Radio. Unser heutiges Thema ist der Karneval während der Militärdiktatur. In 1968 wurde die Zensur in Brasilien sehr, sehr verschärft für alle Kulturschaffenden, für alle Texte, Liedtexte, Musiktexte, Theaterstücke. 1968 war eine wirklich heiße Phase, nicht nur in Brasilien, sondern auch in Europa und auch in Amerika. Wer sich erinnert kann, wer aus dieser Zeit kommt, es gab damals die Studentenbewegung in Paris, in Deutschland. Romo, ich frage dich jetzt mal, wie hast du diese Zeit in Erinnerung, die 68er hier in Brasilien? Ja, 68er für mich war eine Eröffnung in meinem Kopf, weil ich habe angefangen zu sehen, von Paris bis Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Nova York. Ich habe angefangen zu sehen, die Menschen, die jungen Leute auf den Straßen gehen. Habe ich angefangen zu sehen, Janis Joplin, zu sehen, dass es gibt Schwarz mit Haare nicht wie die Weiß, wie Jimi Hendrix. Das war für mich eine Eröffnung von meiner Welt. Aber damals war ich in einer katholischen Schule, voller Repression. Auch was wir als Schüler in dem Gymnasium geschrieben haben, war zensiert, war auch kontrolliert. Man hat immer gesagt, sei vorsichtig mit den Kommunisten. Überall waren Kommunisten. Und ich habe nur ein oder zwei Kommunisten in dieser Zeit gesehen oder kennengelernt. Aber es gab Kommunisten für den Pfarrer, für den Militär, für den Pastor, auch unter unserem Bett. Das war der Gedanke von diesen Leuten. Unter dem Bett waren immer zwei, drei Kommunisten. Und das war das Gefühl, das ich habe damals gehabt. Auch meine Bücher, die ich habe, ich war in einer musikalischen Gruppe, Viva Gente, die ich habe kennengelernt. Auch meine Bücher, die ich wollte über Lateinamerika lernen, sind verschwunden. Ich weiß bis heute noch nicht, welcher Priester hat diese Bücher verbrannt. Olha, esse tempo para mim, de 1968, foi tempo assim de despertar para o mundo. De lado, eu vejo na televisão Paris pegando fogo, vejo que no Rio de Janeiro vai todo mundo para a rua, tento chegar no Rio de Janeiro e a barca lotada de estudantes tem que voltar. Mas foi período também que eu me descobri como gente. Com 15 anos de idade, descubro Janis Joplin, descubro que existe prazer na vida, descubro que negros podem usar cabelo grande, feito Jimi Hendrix, e também descubro a censura, porque até na escola o que a gente escrevia passou a ser censurado. Não sei até hoje qual foi o padre que sumiu com meus livros ou se queimou meus livros que eu tinha para aprender sobre política da América Latina. Sumiram da minha bolsa. E outra coisa que acontecia durante esse período era o seguinte, tinha comunista para tudo quanto é lado. Pelo menos é o que a gente ouvia na escola, no Instituto Abel, aqui em Niterói. Os comunistas estão até debaixo da cama. Eles se disfarçam em tudo. Eu achava que comunista era um verdadeiro marciano, que ele vinha de outro planeta. Isso, hoje eu sei, que era uma grande mentira. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, TIDE Radio. Spielen wir jetzt mal ein weiteres Stück ein, und zwar von Chico Buarque, Calice. Estamos na Rádio Mama Terra, na Rádio TIDE de Hamburgo, Alemanha. E para dar um bom exemplo desse período militar de censura no Brasil, vamos escutar Cálice, de Chico Buarque. Oh. afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, nem seja a vida um fato consumado. Cálice, quero inventar o meu próprio pecado. Cálice, cálice, quero morrer do meu próprio veneno. Pai, cálice, quero perder de vez tua cabeça. Cálice, minha cabeça perder teu juízo. Cálice, quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice, me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Soeben haben wir gehört Cálice de Chico Buarque. Acabamos de escutar Cálice de Chico Buarque na Rádio Mama Terra, na Rádio Tide de Hamburgo. Kommen wir jetzt mal zu dem Widerstand während der Militärdiktatur. Zweifellos waren die 60er und 70er Jahre eine der kreativsten Perioden in der brasilianischen Musik. Wenn der Ruf in der Politik gesteinigt wurde, diente das Singen als kathartisches Ventil, das uns von dem unerträglichen schweren Klima der Generäle und deren Unterdrückung, Folter und Zensur fernhielt. Das war ein Satz, den ein sehr bekannter Künstler, Musiker gesprochen hatte. Man höre sich das an. Wenn der Ruf in der Politik gesteinigt wurde, diente das Singen als kathartisches Ventil, das uns von dem unerträglichen schweren Klima der Generäle und deren Unterdrückung, Folter und Zensur fernhielt. E vamos agora à parte 3 do programa. A criatividade da resistência. Sem dúvida, os anos 60 e 70 foram um dos mais criativos períodos da música popular brasileira. Quando falar era proibido em qualquer lugar, a música servia como uma válvula catártica de escape contra o intragável. Clima provocado pelos generais, com a repressão, tortura, desaparecimentos e censura. Durante toda a ditadura militar, a criatividade foi usada de forma oculta para manifestar musicalmente a crueldade do regime. Podia ser samba, rock, forró, música popular. Em todo canto se construiu um repertório de resistência cultural ao regime dos generais. In jenen Zeiten der Militärdiktatur prangerten die Musik in verbal verschleierten und höchst kreativer Weise die Willkür des Regimes an. Der Rhythmus spielte überhaupt keine Rolle. Es konnte der Samba sein, der Rock, der Forró, der MPB oder ein anderer sein. Zusammen bildeten sie ein wahres Repertoire an kulturellem Widerstand. In dieser Zeit hat sich nämlich der Tropicalismo entwickelt und an vorderster Front standen Gilberto Gil e Caetano Veloso. Foi exatamente nesse período de 1968-1970, de grande repressão da ditadura militar, que se desenvolveu a Tropicália no Brasil, com seus maiores representantes, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Vamos escutar agora a música Sinal Fechado, um exemplo da resistência contra a ditadura, com Paulinho da Viola. Como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo? Perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, ou não tem de quê? Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo? Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Pra semana o sinal, eu procuro você, vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça, adeus. Adeus. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Wir haben soeben gehört Sinal Fechado von Paulinho da Viola. Acabamos de escutar Sinal Fechado com Paulinho da Viola. Ja, das Romão, das war's schon für, und liebe Zuhörer, das war's schon wieder für heute mit Radio Mama Terra, einem Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Wir haben heute ein kleines Fenster geöffnet für die Militärdiktatur, die Zeit des Karnevals während der Militärdiktatur, was sich an Repressionen aufgebaut haben während dieser Zeit und wie die Bevölkerung damit umgegangen ist, in welcher kreativen und zum Teil auch sehr humorvollen Weise umgegangen sind. Romão, und ich bedanke mich bei dir für deine persönlichen Zeitzeugnisse, über die du heute gesprochen hast. Denn es ist schon ein ganz großer Unterschied, ob man einfach in einem Geschichtsbuch liest, was die Militärdiktatur war, als wenn man sie selber miterlebt hat. Wenn man ein politisches Ereignis, eine politische Repression miterlebt hat, als wenn man einfach Buchstaben und Worte liest. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Offenheit, für deine Klarheit und verabschiede mich von euch. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal in einem Monat. Unsere nächste Sendung wird sein am Samstag, den 17. Februar. Rádio Mama Terra, um programa político-cultural na Tide Rádio de Hamburgo. Ortrum. Das nicht zu bedanken, dass in der Erinnerung Japan so sind schmerzhaft, aber die Zeit von der Militärregierung hatte meine Generation und viele andere Generationen verhindert zu leben 21 Jahre lang. Und zum Glück haben wir hier in Brasilien Karneval. Zum Glück haben wir hier diese Humor auch in die Scheiß entwickelt. Diese Möglichkeit zu lachen. Wie hart ist das Leben? Wie hart sind die Militär? Wie dumm sind denn so verhindert, 21 Jahre lang, dass Brasilien kommt für einen Frieden, inneren Frieden, der eigentlich es gibt bei unserem Volk. Und heutzutage, 2018, mit unserer Sendung in die erste Monat des Jahres, ich wünsche mir nur, dass die jungen Leute, die keine Erfahrung haben unter Nazismus, unter Faschismus, unter Folter zu leben, zu stoppen mit dieser Geschichte, dass Militär muss zurückkommen nach Brasilien. Ich habe gerade gesagt, Alemão, dass Ortrum, depois de agradecer por ter aberto uma porta para ela de saber um pouco sobre a política brasileira durante a ditadura, sobre o carnaval. E eu tenho certeza que muitos dos jovens brasileiros não têm a mínima dimensão do valor do carnaval durante o período da ditadura, porque era a única válvula de escape que a população tinha para falar um mínimo contra essa milicada. E hoje, em 2018, quanto tantos jovens sem ter nenhuma experiência com fascismo, com nazismo, com tortura, com desaparecimento de pessoas, tantos jovens ficam falando da volta dos milicos. Eles não sabem o que é um pau de arara, eles não sabem o que é tortura, eles não sabem o que é morte. Precisamos de eleições no Brasil em 2018, porque se não tiver, vamos ter muita morte, muita tortura, muito desaparecimento, como já está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Até o mês que vem. Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa. Viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. Viva a bossa, sa, sa. Viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. O monumento é de papel, crepô e prata. Os olhos verdes da mulata. A cabeleira esconde atrás da verde mata. O luar do sertão. O monumento não tem porta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta. E no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta. Viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta. Viva a mulata, ta, ta, ta, ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá. Vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá. Vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém, o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, da, Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, da, da, da. A mais linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. História de amor que me contaram, e agora eu vou contar o amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal. Do amor do precisa chegar pela princesa de um macaco. Taj vou contar o amor do príncipe exagerando pela princesa Nhumagal. Do amor do príncipe exagerando.